D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Viele Menschen und auch wir hier fragen uns ja oft, was tun gegen Nazis und rechte Trolle im Netz? Bei Facebook melden bringt ja oft nichts, weil da wird dann nicht ausreichend gelöscht. Also wenn es jetzt zum Beispiel nackte Nazis wären mit freien Brüsten, dann wäre das leichter, wenn nicht, dann nicht. Wie aber wäre es, wenn man damit zur Polizei geht, also zur echten Polizei? Das wollte ein User aus Berlin wissen. Er hat die Facebook-Nutzerin Andrea J. angezeigt und ich verspreche euch nicht zu früh, wenn ich sage, dann passierte eine ganze Menge. Eine faszinierende Geschichte, jetzt erzählt von Martina Schulte. Schieß los. Es ist nicht meine Geschichte, sondern die Geschichte, die hat Sebastian Leber aufgeschrieben, Reporter und Redakteur beim Berliner Tagesspiegel. Der hat dort einen echt super spannenden Beitrag geschrieben, hat eben die Geschichte eines Kumpels erzählt. Dem war im Netz die Nutzerin Andrea J. aufgefallen. Und die hat bei Facebook öfter halt dazu aufgefordert, man solle Moslems erschießen. Sie hat gesagt, der Holocaust sei die größte und nachhaltigste Lüge der Geschichte. Und sie hat auch immer so hübsche, gehäkelte, rote Hakenkreuz-Tischdeckchen auf dem Tisch liegen. Oh Gott. Hat dann Fotos davon gepostet. Und Sebastians Kumpel dachte halt, mal schauen, was passiert, wenn ich mich an die Polizei wende und eben nicht an Facebook, weil dann wird es ja doch wieder nicht gelöscht. Ja, super Idee, aber es ist recht aufwendig, stelle ich mir vor. Nee, es ist eigentlich überhaupt nicht so aufwendig. Im Netz hat ja jedes Bundesland eine eigene Seite, wo du online Strafanzeigen hochladen kannst. Also in Polizei in NRW zum Beispiel, service.polizei.nrw.de/Anzeige. Da gehst du hin, gibst deine Daten an, schilderst den Sachverhalt, drückst einfach auf den Knopf, Anzeige an die Polizei übermitteln und schon wird die halt aufgenommen und dann landen die Anzeigen sozusagen in den zuständigen Revieren. Und genau das hat dieser Kumpel von Sebastian Leber gemacht. Und er bekam auch schon nach 6 Tagen die Nachricht eines Polizisten aus einer bayerischen Kleinstadt, in der diese Andrea J. lebt. Okay, 6 Tage, das ist recht fix, finde ich. Aber was ist dann passiert? Also die Polizei wird ihm ja nicht erzählt haben, was dann passiert ist, oder? Nee, aber die wütende Andrea J. hat auf Facebook haarklein berichtet, was dann passiert ist. Und zwar eine Woche nach dem Dank des wirklich schnellen Kleinstadtpolizisten klingelte es wohl an ihrer Wohnungstür eine nette Hausdurchsuchung. Und bei Facebook hat Frau J. sich also halt voll darüber ereifert, ne, dass die Polizei bei dem Hausbesuch ihr Smartphone beschlagnahmt hat, weil darauf hätten sich halt eben heikle Bilder befunden, zum Beispiel Fotos eines Hakenkreuz-Tattoos, das sie sich oberhalb ihrer Vagina hat stechen lassen. Das ist aber schön, dass sie das dann wiederum bei Facebook verbreitet, dass diese Fotos da drauf sind. Das ist ja total grotesk. Hat sie dann jetzt mit diesem Nazi-Zeug posten aufgehört? Im Gegenteil. Also sie hat von der Polizei anscheinend erstmal erfahren, wer die Anzeige erstattet hatte. Ne? Aber Sebastian, der schreibt eben, sein Kumpel habe sowas schon geahnt und deswegen hat er auch die Anzeige nicht unter seinem echten Namen abgegeben. Und sie hat dann also erstmal ihre ganzen Follower irgendwie aufgefordert, ne, den Kumpel von Sebastian online fertig zu machen. Die hat dann weitergeschrieben, dass gegen sie wegen Volksverhetzung ermittelt wird, dass sie die Gerichte aber nicht anerkennt und dass ihr ein Bekannter geraten hat, amtliche Briefe künftig nicht zu öffnen und zu verbrennen und das so lange zu tun, bis das Deutsche Reich in den Grenzen von 1939 wiederhergestellt ist. Ja, das wird so funktionieren wahrscheinlich. Also eine Reichsbürgerin, was für eine Parallelrealität, in der diese Menschen leben, immer wieder faszinierend. Was ist dann passiert? Dann hat sie weiter neue Hasstiraden gepostet, hat erzählt, wie sehr sie Hitler verehrt und so weiter. Und dieser Kumpel von Sebastian, der hat dann nochmal eine Mail geschickt an den netten Kleinstadtpolizisten. Aber der hatte das alles bereits auf dem Schirm, hatte auch schon die Staatsanwaltschaft verständigt. Und daraufhin hat Andrea J. nochmal fürchterlich bei Facebook getobt und gewütet und hat dann aber, tada, tatsächlich die Hakenkreuze gelöscht, hat auch seitdem nicht mehr gegen irgendwen gemobbt. Und dieser Text, der endet mit einem ganz, ganz tollen Zitat, das muss ich euch jetzt mal hier vorlesen. Seit 2 Wochen hat Andrea J. nicht mehr gegen Juden gehetzt. Dafür schimpft sie neuerdings ständig über Horrorclowns und über die Menschen, die auf Facebook wegen schlechten Benehmens aus einer Häkelgruppe, sie aus einer Häkelgruppe ausgeschlossen haben. Denen werden sie es noch zeigen, schreibt sie. Was für eine Geschichte. Aber Anzeigen scheinen tatsächlich zu funktionieren. Tja. Leider nur, wenn die Nazi-Trolle unter ihrem echten Namen auftreten, weil dann ist es für die Polizei halt leicht, das zu ermitteln. Wenn die sich jetzt erst wieder an Facebook wenden müssen, um die IP-Adressen rauszukriegen, dann wird es wieder schwierig und langwierig. Und da haben die Behörden wohl auch noch große Schwierigkeiten und daran muss Facebook sehr, sehr, sehr schnell was ändern. Weil die meisten, machen wir uns nichts vor, Nazi-Trolle, die trollen natürlich nicht unter ihrem Klarnamen. Ist ja logisch. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?